Als Katharina weg war, war ich für dich da. Ich hab dich aufgebaut, ja, das ganze Jahr. Hey! Waren die Nächte unterwegs und hab ab und an geschlafen. Tränen in den Augen, Sonnenaufgang am Hafen. Was ist zwischen all den Kneipen und ihm jetzt passiert? Wo hab ich dich denn verloren? Wo hab ich dich nicht mehr kapiert? Du bist mein Zuhause! Verkadert ganz allein, ist einfach nicht das Gleiche. Wir kennen unsere Keller, wir kennen unsere Leichen. Familie bleibt Familie, wir haben uns doch gefunden. Ich sitz wieder am Hafen, wohin bist du verschwunden? Was ist zwischen all den Kneipen und ihm jetzt passiert? Wo hab ich dich denn verloren? Wo hab ich dich nicht mehr kapiert? Du bist mein Zuhause!